Dieses habe ich zu euch geredet, damit ihr keinen Anstoß nehmet. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Ja, es kommt die Stunde, dass jeder, der euch tötet, meint, Gott einen Dienst zu widmen. Ja, das werden sie tun, weil sie den Vater nicht erkannt haben, noch auch mich. Aber ich habe euch dieses gesagt, damit, wenn die Stunde kommt, ihr daran gedenket, dass ich es euch gesagt habe. Ich habe es euch nicht von Anfang gesagt, weil ich ja bei euch war. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Nun fragt mich keiner von euch, wo gehst du hin? Sondern weil ich das zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist euch gut, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, so kommt der Fürsprecher nicht zu euch. Wenn ich aber hinziehe, werde ich ihn zu euch schicken. Und wenn derselbe kommt, so wird er die Welt überweisen über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht, über Sünde, weil sie nicht an mich glauben, über Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater hingehe und ihr mich nicht mehr schauet, über Gericht aber, weil der Herrscher dieser Welt gerichtet ist. Ich habe noch viel euch zu sagen, aber ihr könntet es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener kommen wird, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit einführen, denn er wird nicht von sich selber reden, sondern was er hört, das wird er reden, und was da kommt, wird er euch verkündigen. Der wird mich verherrlichen, denn er wird es von dem Meinigen nehmen und euch verkünden. Alles, was der Vater hat, ist mein, darum habe ich gesagt, dass er es von dem Meinigen nimmt und euch verkünden wird. Eine kleine Weile, so schaut ihr mich nicht mehr, und wiederum eine kleine Weile, so werdet ihr mich sehen. Da sagten etliche von seinen Jüngern zueinander, was ist das, was er uns sagt, eine kleine Weile, so schaut ihr mich nicht, und wieder eine kleine Weile, so werdet ihr mich sehen? Und, ich gehe zum Vater? Da sagten sie, was meint er mit dem, eine kleine Weile? Wir verstehen nicht, was er redet. Jesus erkannte, dass sie ihn gerne gefragt hätten, und sagte zu ihnen, ihr forschet darüber untereinander, dass ich gesagt habe, eine kleine Weile, so schaut ihr mich nicht, und wieder eine kleine Weile, so werdet ihr mich sehen? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, die Welt aber wird sich freuen, ihr werdet bekümmert sein, doch eure Kümmernis wird zur Freude ausschlagen. Das Weib, wenn sie gebärt, ist bekümmert, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, gedenkt sie der Drangsal nicht mehr, um der Freude willen, dass ein Mensch geboren ist. So habt auch ihr wohl jetzt Kummer, ich werde euch aber wiedersehen, und euer Herz wird sich freuen, dann wird niemand eure Freude euch nehmen. Und an jenem Tage werdet ihr mich um nichts angehen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater etwas bitten werdet, wird er es euch geben auf meinen Namen. Bis daher habt ihr nichts gebeten auf meinen Namen. Bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude völlig sei. Dies habe ich in Bildern zu euch geredet. Es kommt eine Stunde, da ich nicht mehr in Bildern zu euch reden, sondern offen euch vom Vater berichten werde. An jenem Tage werdet ihr auf meinen Namen bitten, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater euretwegen angehen werde, denn der Vater liebt euch selbst, weil ihr mich geliebt habt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen und bin in die Welt gekommen, wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Sagen seine Jünger, siehe, nun redest du offen und sagst kein Bild. Nun wissen wir, dass du alles weißt und nicht nötig hast, dass dich jemand angehe. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Antwortete ihnen Jesus, glaubet ihr jetzt? Siehe, es kommt eine Stunde, und sie ist gekommen, dass ihr zerstreut werdet, jeder an seinen Ort, und mich allein lasset, doch ich bin nicht allein, weil der Vater bei mir ist. Dieses habe ich zu euch geredet, auf dass ihr in mir Frieden habet, in der Welt. Habt ihr Drangsal, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.